Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Die Filme der Woche laufen ab morgen wieder in den Kinos an. Die neuen Filme der Woche. Anke Lewicke ist mit zwei ihrer Filme der Woche jetzt im Studio. Der erste, der Nobelpreisträger, er spielt in Argentinien. Ein Mann kehrt nach sehr langer Zeit zurück in sein Dorf. Anke Lewicke, das klingt nach einem Setting, das es in der Filmgeschichte immer mal wieder gegeben hat. Ja, da will ich auch gar nicht widersprechen, aber hier ist es nochmal ein besonderer Anlass, weil dieser Mann ist ein Schriftsteller, hat gerade den Nobelpreis verliehen bekommen und er war 40 Jahre nicht mehr in sein Heimatdorf und er fährt dorthin zurück und dieses Heimatdorf ist eigentlich auch der Schauplatz in seinen ganzen Romanen gewesen und auch die Bewohner sind die Figuren, die er dann immer weiter fiktionalisiert hat. Also er fährt an einen realen Ort zurück, den er aber ständig in seinen Romanen benutzt hat. Und zunächst wird er sehr warmherzig empfangen und er ist eigentlich so ein Zyniker und er kann mit diesem Lob nichts anfangen. Dann gibt es so ganz absurde Szenen. Dann wird er im Feuerwehrauto durch das Dorf gefahren und dann muss er so einen Schriftstellerkurs halten und erwartungsvoll schauen ihn alle an. Und dann wendet sich aber das Blatt, weil so in Anführungsstriche seine Geschöpfe haben doch ein ganz anderes Eigenleben und sie fühlen sich von ihm in den Romanen auch ein bisschen vorgeführt. Und dann kommt eben so diese Reibung zustande. Was macht man auf einmal, wenn man Menschen begegnet, deren Fantasien man ganz anders in den Romanen weiterentwickelt hat und sie sind aber in der Realität ganz anders. Und das ist ein ganz schönes Spannungsverhältnis, was dieser Film da aufwirft. Also offensichtlich hat er ein bisschen Thomas Mann gespielt. Erfährt man also wirklich Interessantes über den Beruf eines Schriftstellers in diesem Film? Ja, das würde ich auf alle Fälle sagen. Also einerseits geht es um das komplizierte Verhältnis, was man zu seiner eigenen Inspirationsquelle hat. Man muss sich ja manchmal loslösen aus der Distanz, was schreiben, auch mit etwas abrechnen. Das ist ja auch total legitim. Aber gleichzeitig geht es natürlich auch um den Schriftsteller als Voyeur, als Vampir. Und da ist der Film eben auch ganz schön, weil so am Anfang sieht man ihn eben immer nur so als Beobachter im Bildrand. Und wenn dann die Aggressionen sich gegen ihn richten, muss er natürlich auch agieren. Dann ist er so in der Bildmitte und das Ganze ist einfach ein schönes, doppelbildiges Spiel über das Dasein des Schriftstellers, der auf einmal mit einer ganz anderen Realität als mit der in seinen Büchern konfrontiert wird. Um Kunst geht es auch in dem Film Casting von Nikolaus Wackerbart. Bei der Berlinale waren die Kritiker begeistert. Das ist Gerwin, der hilft heute ein bisschen mit. Ich mach den Karl. Wie jetzt? Du machst den Karl. Der Gerwin ist mein Anspielpartner, den ich öfter buche. Nee, aber ganz kurz. Ich bin jetzt gerade mit dir Klammern. Nicht wahr? Was heißt dir, das ist mein Anspielpartner? Der Kostja konnte nicht. So hört es sich an, wenn eine Schauspielerin zum Casting geht und erst da erfährt, dass ihr die Rolle im Remake von Rainer Werner Fassbinders Die bitteren Tränen der Petra Kant überhaupt nicht sicher ist. Eine Castingshow hätte sich aber anders angehört als diese Ausschnitten. Ja, in der Castingshow geht es ja immer um so große Gefühle. Da sehen wir Menschen in Großaufnahme mit Lampenfieber. Da sehen wir in Endlosschleifen diese Freudentränen oder die Leidestränen. Und hier ist Casting eben auch Alltag. Das müssen auch Schauspieler machen, die schon Namen haben. Und hier kriegen wir es aber mit einer Regisseurin zu tun, die gerade ihr Regiedebüt macht, die noch keine Vorstellung hat, wie diese Rolle der Petra von Kant eigentlich ausfällt. Soll. Und dann kommen dann diese ganzen routinierten Schauspielerinnen, die sind natürlich teilweise nervös, teilweise sehr selbstbewusst. Und es macht einfach einen ungeheuren Spaß, so zuzusehen, weil das Ganze ist improvisiert. Es gab immer nur so Szenenanweisungen, wie die dann von den Vorbereitungen ins Spiel kippen und welche unterschiedlichen Varianten die für diese Rolle haben und wie sie sich gegenseitig aber auch angiften, wie da der Konkurrenzkampf läuft. Und wir haben ja diese wunderbare Szene eben gehört. Da gibt es diesen armen Anspielpartner Gerwin, für den eigentlich gar keine Rolle in dem Film vorgesehen wird, den dann alle auch nur abfällig Anspielwurst nennen, so heißt das im Fachjargon. Und natürlich hofft er auch irgendwie, vielleicht ist doch noch eine Rolle in dem Film für ihn auch da. Erfährt man denn eigentlich, warum es gerade das Remake der bitteren Tränen sein muss? Naja, wenn man sich die Filme von Fassbinder und auch diesen Film nimmt, es geht ja immer wieder um Narzissmus, Machtspiele, um das geliebt werden wollen. Und das variiert natürlich auch die Petra von Kant. Und auf einer anderen Ebene geht es natürlich in Castingsituationen auch darum. Ich meine, Schauspieler, Schauspielerinnen wollen geliebt werden. Und Petra von Kant will ja auch wieder geliebt werden. Sie sucht den Blick des anderen, während die Schauspielerinnen den Blick eben dieser Regisseurin suchen. Und da haben wir auch wieder ein sehr schön doppelbödiges Spiel. Und man kriegt einfach auch diese Demütigung mit, wenn sie mitbekommen, die Schauspielerinnen, dass sie eben nicht so ankommen. Und dann kriegt man aber auch wieder ihren Narzissmus mit für jedes Lob. Und interessanterweise ist dieser Narzissmus aber ein Vergrößerungsglas für unser aller Sehnsucht, eigentlich geliebt zu werden. Und da kriegt der Film auch was, da verlässt er auch den Binnenraum der Castingsituation. Dadurch, dass wir alle geliebt werden wollen, gehen wir ja auch Abhängigkeitsverhältnisse rein, emotionale. Und genau darum geht es eben auch in diesem Film mit seinem ganz großartigen Schauspielerinnen-Ensemble. Also unbedingt hingehen, das ist einfach wunderbar. Sagt Anke Lewicke, der Film Casting und der Nobelpreisträger, die beiden Filme der Woche. Ab morgen im Kino Ihres Vertrauens.